Erster die Leute im Land nahmen Jehoahas. Er war der Sohn von Josia. Sie machten ihn zum König in Jerusalem. Zweiter Jehoahas war 23 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 3 Monate in Jerusalem. Dritter der König von Ägypten setzte ihn ab. Jehoahas war kein König mehr. Das Land musste viel Silber und Gold bezahlen. Vierter der König von Ägypten machte Eliakim zum König. Er war Jehoahas Bruder. Sein Name wurde Joachim. Necho nahm Jehoahas mit nach Ägypten. Fünfter Joachim war 25 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Sechster Nebukadnezar, der König von Babel, kam. Er nahm Joachim gefangen. Er brachte ihn nach Babel. Siebter Nebukadnezar nahm auch Dinge aus Gottes Tempel. Er brachte sie nach Babel. Er legte sie in seinen Palast. Achter Joachim tat viele schlechte Dinge. Man kann das in einem Buch lesen. Sein Sohn Joachim wurde König. Neunter Joachim war 8 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 3 Monate und 10 Tage. Er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Zehnter im nächsten Jahr nahm König Nebukadnezar Joachim mit. Er nahm auch wertvolle Dinge aus dem Tempel. Er machte Zedekia zum König. Zedekia war Joachims Bruder. Elfter Zedekia war 21 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Zwölfter er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er hörte nicht auf den Propheten Jeremia. Jeremia sprach Gottes Worte. 13. Er war auch nicht treu zu König Nebukadnezar. Er hatte Gott geschworen, treu zu sein. Aber er war stur. Er wollte nicht zu Gott zurückkehren. 14. Die Priester und das Volk waren auch untreu. Sie taten schlechte Dinge wie andere Völker. Sie machten Gottes Tempel unrein. 15. Gott sandte immer wieder Boten zu ihnen. Er warnte sie. Gott hatte Mitleid mit seinem Volk. Er hatte Mitleid mit seinem Haus. 16. Aber sie lachten über Gottes Boten. Sie hörten nicht auf Gottes Worte. Sie machten sich lustig über seine Propheten. Gottes Zorn wurde sehr groß. Es gab keine Rettung mehr. 17. Gott ließ den König der Chaldäer kommen. Er tötete junge Männer im Tempel mit dem Schwert. Er verschonte niemanden. Alte und junge Leute starben. 18. Der König nahm alle Dinge aus Gottes Tempel mit. Er nahm auch die Schätze des Königs mit. Er brachte alles nach Babel. 19. Sie verbrannten Gottes Tempel. Sie rissen die Mauer von Jerusalem ab. Sie zerstörten alle Paläste. Alle wertvollen Dinge gingen kaputt. 20. Die Leute, die nicht starben, wurden gefangen. Sie mussten nach Babel gehen. Sie dienten dem König und seinen Söhnen. Das war, bis die Perser kamen. 21. So erfüllte sich Gottes Wort durch Jeremia. Das Land hatte Ruhe. Es lag 70 Jahre lang leer. 22. Im ersten Jahr von König Kyros von Persien. Gott gab Kyros einen Gedanken. Kyros schrieb einen Befehl. Das war für sein ganzes Reich. 23. Kyros, der König von Persien, sagte, Gott gab mir alle Königreiche. Gott befahl mir, einen Tempel zu bauen. Der Tempel soll in Jerusalem sein. Wer zu Gottes Volk gehört, soll dorthin gehen. Gott sei mit ihm.